Also war der König Salomo König über ganz Israel. Und dies waren die obersten Beamten, die er hatte: Asaja, der Sohn Zadoks, war Priester, Elihoref und Ahia, die Söhne Sisas, waren Staatsschreiber. Josaphat, der Sohn Ahiluds, war der Kanzler. Und Benaja, der Sohn Jojadas, befehligte das Heer. Zadok und Abjatar waren Priester. Und Asaja, der Sohn Netthans, war über die Vögte gesetzt. Und Sabud, der Sohn Netthans, war Priester und Freund des Königs. Ahisa aber war über den Palast gesetzt und Adoniram, der Sohn Abdas, über die Fron. Und Salomo hatte 12 Vögte, die über ganz Israel verteilt waren. Die versorgten reihum den König und seinen Hof, je einen Monat im Jahre lag einem jeden die Versorgung ob. Und dies sind ihre Namen: der Sohn Hurs auf dem Gebirge Ephraim, der Sohn Dekas zu Makas und zu Salbim und Bethsemes und Ilon bis Bethanan, der Sohn Hesetz zu Arubbot, ihm war Socho und das ganze Gebiet von Hefer zugewiesen. Der Sohn Abinadabs, das ganze Naphator, er hatte Tafat, Salomos Tochter, zum Weibe. Bana, der Sohn Ahiluds, Tanach und Megiddo und ganz Bethshon bis Abelmehola, bis jenseits von Jokmim, der Sohn Gebers zu Ramoth in Gilead, ihm waren die Dörfer Jairs, des Sohnes Manasses, in Gilead, ihm der Landstrich Argob in Basan zugewiesen, 60 große Städte mit Mauern und Ernenriegeln, Ahinadab, der Sohn Idos, zu Mahanaim, Ahimaz in Naphtali, auch er hatte eine Tochter Salomos, die Basmat, zum Weibe genommen. Bana, der Sohn Husais, in Asser und Bealot, Josaphat, der Sohn Paruahais, in Issachar, Simai, der Sohn Elas, in Benjamin, Geber, der Sohn Uris, im Lande Gilead, dem Lande Sihons, des Königs der Amoriter, und Obs, des Königs von Basan, nur ein Vogt war in dem Lande. Die Bewohner von Juda und Israel waren zahlreich, wie der Sand am Meere, schmausten und waren voll Fröhlichkeit.